Anlässlich des 63. Jahrestages des großen Sieges der DVRK im Vaterländischen Befreiungskrieg gaben die Kommunistische Partei der Werktätigen Weißrusslands, die Weißrussische Nationale Gesellschaft der Freunde des koreanischen Volkes Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Weißrussische Nationale Soziale Vereinigung für die Union und die KP der Union eine gemeinsame Erklärung ab.